1991 gewann Amina mit ihrem Le Dernier Chiapalais fast den Eurovisions Grand Prix. 1965 glückte das France Gall mit Poupée de Cire, Poupée de Sang. Viele Jahre später, 1987, gelang ihr mit dieser Hommage an Ella Fitzgerald ein großes Comeback. Ella, Ella. Inzwischen hat sie sich aber meines Wissens wieder ganz aus dem Popgeschäft zurückgezogen, nach dem Tod ihres Ehemanns und musikalischen Mentors Michel Berger. Hier noch einmal France Gall aus der Zeit, als sie Teenager-Idol war, 1968, Les Yeux Bleus.